Mein Name ist Baba Ekligmann und hier ist wieder Explosiv mit der Sondersendung zum Erdbeben in der Türkei. Inzwischen befinde ich mich in İzmit, dem Zentrum des Bebens, und ich bin bewegt. Ich bin tief bewegt. Zehntausende von leblosen Kanaken auf den Straßen. Ich kann mich vor Freude kaum halten und muss nachher zurückgeben zum Studio. Das ist so hell, dass ich das so erleben darf. Wenn das der Führer hätte noch erleben dürfen.